Aus gleichem Anlass schickte der Präsident der Bundesrepublik Nigeria und Oberbefehlshaber für Streitkräfte Muhammad Buhari dem verehrten Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb. Der Geschäftsträger AI der Bundesrepublik Nigeria in der DFRK, Amos Elisha, übergab am 12. August einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter den Blumenkorb für Genossen Kim Jong-un. Es wurde auch ein Glückwunschbrief des Geschäftsträgers AI der Bundesrepublik Nigeria an Genossen Kim Jong-un überreicht.